Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute, that we can be here. Dass wir hier sein können. Pray that you bless these words. Wir beten, dass du diese Worte segnest. To our hearts. In unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Philippians chapter 1, we read it on Sunday. Wir haben im Philipper im Kapitel 1 am Sonntag gelesen. It says in verse 26. Das steht im Vers 26. That it is given to us as a gift to believe. Dass es uns als Gabe verliehen worden ist zu glauben. But it is also given to us as a gift to suffer. Aber uns ist auch die Gabe gegeben zu leiden. For Christ's sake. Um Christi willen. And on Sunday we talked about whatever it takes. Und am Sonntag haben wir darüber gesprochen, was immer notwendig ist. Whatever it takes to win another one to Christ. Was immer auch notwendig ist, um jemanden zum Herrn zu führen. When I was in California, my life changed. Ich war in Kalifornien und mein Leben hat sich verändert. I will never, ever be the same person. Ich werde nie wieder so sein wie vorher. It's a different world. I don't know what I. God met me there. Die Welt ist jetzt anders. And God, I asked God specific questions. Und ich habe Gott ganz spezifische Fragen gestellt. I kept the journal. I have the journal in my hand. Ich habe ein Tagebuch geführt und ich habe es hier in meiner Hand. And I made little mind maps. Und ich habe Mind Maps gezeichnet. And I would ask God questions. Und ich habe Gott Fragen gestellt. I asked God, I think, 16 questions or 15 questions. Ich habe Gott 15 oder 16 Fragen gestellt. God gave me a new life verse. Und Gott hat mir einen neuen Vers für mein Leben gegeben. I asked God about my whole the last 29 years of my life. Ich habe Gott gefragt über die letzten 29 Jahre meines Lebens. I said, "Can you explain to me the last 29 years of my life?" Und ich habe zu ihm gesagt, kannst du mir die letzten 29 Jahre meines Lebens erklären? From the time I gave my life to Christ at 18. Von der Zeit, als ich Jesus mein Leben übergeben habe mit 18. And I took a walk. Und ich bin spazieren gegangen. And God spoke to me. Und Gott hat zu mir gesprochen. And God said, und Gott number hat gesagt, one, Nummer eins, I taught you salvation by grace. Ich habe dir die Errettung aus Gnade gelehrt. Number two, zweitens, I took the next 28 years, und ich habe die nächsten 28 Jahre darauf verwendet, and I disciplined you into manhood. Und ich habe dich diszipliniert und dich zu einem Mann gemacht. Number three, drittens, I am now launching you into your life's purpose. Jetzt habe ich dir das losgegeben für den Sinn deines Lebens. I'm going to show you why I created you. Und ich werde dir zeigen, warum ich dich geschaffen habe. And then he gave me Philippians 3:13. Und dann hat mir Philipper 3:13 and 14. 3:13 und 14 gegeben. And verse 13 says, brothers. Vers 13 lautet, Brüder. I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. That's the purpose for which I was created. Das ist der Zweck, warum ich geschaffen wurde. But one thing I do. Aber eines tue ich. Forgetting what is behind. Ich vergesse, was da hinten ist. And straining toward what is ahead. Strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Getting what is behind. Ich vergesse, was da hinten ist. And straining for what is ahead. Und strecke mich nach dem aus, was vorne liegt. I'm 47 years old. Und ich bin 47. If the Lord doesn't return in the next 50 years, wenn der Herr in den nächsten 15 Jahren nicht wiederkommt, by his grace, durch seine Gnade, I might live to 80. Vielleicht erlebe ich meinen 80. Geburtstag. If I do, und falls ja, I've got 33 years left. Dann habe ich noch 33 Jahre. Straining for what is ahead. Sich nach dem ausstrecken, was vor uns liegt. Forgetting what is behind. Das vergessen, was positive hinten or negative, forget it. Egal ob es positiv ist oder negativ, vergiss es. Straining for what is ahead. Und strecke dich nach dem aus, was vor dir liegt. Not living in a comfort zone. Und nicht in deiner Komfortzone leben. Of past success. Nicht in deinem vergangenen Erfolg. Or hurts of negative, something negative in the past. Oder etwas Negatives, was dich verletzt hat in der Vergangenheit. Both of them can rob you of what is in the future. Beides kann nicht das wegnehmen, was in der Zukunft vor dir liegt. But look what it says in verse 14. Und schaut euch an, was im Vers 14 steht. I press on toward the goal. Ich jage auf das Ziel zu. To win the prize. Hin zu dem Kampfpreis. For which God has called me. Der Berufung Gottes. No man has called me. Kein Mensch hat mich berufen. God has called me. Gott hat mich berufen. God has, and look at verse, we'll get to verse 15 because it applies to all of us. Und Vers 15 gilt für uns alle. Now look what it says. He's speaking to all of us, but Paul's speaking of himself. Paulus spricht von sich selbst, aber das richtet sich an alle von uns. This is what God spoke to me. Das hat Gott zu mir gesprochen. And God wants to speak this to everyone. Und Gott möchte das euch allen sagen. I press on toward the goal. Ich jage auf das Ziel zu. To win the prize. Um den Kampfpreis zu erlangen. For which God has called me. Zu der Berufung Gottes. Heavenward in Christ Jesus. Nach oben in Christus Jesus. I had a lot of questions for God. I'm not going to tell you what they were. Ich habe Gott viele Fragen gestellt und ich werde euch jetzt nicht sagen, welche Fragen das waren. One of them was, God, what can I do? Eine Frage war, Gott, was kann ich tun? That according to Proverbs, I would be a son that is pleasing to you. Dass wie in den Sprüchen, dass ich ein Sohn bin, an den du wohlgefallen hast. And the first thing he said to me. Und das erste, was zu mir gesagt hat, was to pray without ceasing. War, dass ich ohne Unterlass beten soll. Pray to me. Bete zu mir. And the second thing he said is. Und das zweite, was gesagt you hat, want to please me. Möchtest du mir gefallen? Win the prize. Dann jage dem Kampfpreis nach. That I have prepared for you. Den ich für dich vorbereitet habe. Win the prize. Jage dem Kampfpreis nach. Strain forward and win the prize. Marschiere nach vorwärts und strecke dich aus und erlange den Kampfpreis. Look what it says in verse 15. Und schaut euch Vers 15 an. All of us who are mature. So viele nun vollkommen sind. Shall take such a view of things. Lasst uns darauf bedacht sein. Wow. And here's where everything started in the next part of verse 15. Und hier hat alles angefangen im nächsten Teil von Vers 15. Because I had such a burden to be in the, I don't know, I opened my Bible and I came to Philippians and I said, Philippians is the book I'm going to be in on this sabbatical. Das lag mir so am Herzen, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer die Bibel aufgeschlagen und ich wollte mich eben während meiner Auszeit mit Philippa beschäftigen. God gave me a life verse way back, maybe 25 years ago. Schon damals, vielleicht vor 25 Jahren, hat mir Gott einen Lebensvers gegeben. Isaiah 14:27. Nothing will frustrate God's purpose for me. Nichts wird Gottes Ziel und Absicht für mich zunichte machen. The only thing that can frustrate his purpose. Das einzige, was seine Absicht vereiteln kann, is my unbelief. Ist mein Unglaube. In Hebrews 3:12. In Hebräer 3:12. Beware, brethren, lest any one of us depart from the living God. Gebt acht, Brüder, dass nicht irgendjemand von uns abweicht vom lebendigen Gott. Through an unbelieving evil heart. Durch ein Herz, ein böses Herz des Unglaubens. We can depart. Wir können abweichen. Or we can press on. Oder wir können nachjagen. To win the prize. Um den Kampfpreis zu erlangen. And look what it says. If on some point you think differently. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt. That too God will make clear to you. So wird euch Gott auch das offenbaren. And that's the basis of my journal. Und das ist die Grundlage meines Tagebuchs. Philippians 3:15. Philipper 3:15. God will make it clear to you. Gott wird es dir offenbaren. And based on that promise. Und auf der Grundlage dieser Verheißung. I began my journal. Habe ich mein Tagebuch angefangen. Most every day in it. Und ich habe fast jeden Tag was hineingeschrieben. It is now my life of worship. Und das ist jetzt mein Leben der Anbetung. Do you want to know what my life of worship is? Steal this book and you can read it. Wenn ihr wissen wollt, wie mein Leben der Anbetung ausschaut, dann könnt ihr dieses Buch stehlen und könnt es herausfinden. This is my life with God. Das ist mein Leben mit Gott. The questions I ask God. Die Fragen, die ich Gott stelle. And the answers that God gives me. und die Antworten, die mir Gott gibt. And I asked God about my sickness. It was about question 11 or something. It wasn't right away. Und ich habe Gott auch über meine Krankheit befragt. Und das war Frage Nummer 11. Das war nicht sofort. Now I'll tell you which one it was. No, it's kind of early here. No, it wasn't. So früh war es nicht. It was about the, yeah, it was the, no, the fifth question or so. Das war die fünfte Frage. Before I could even get the question, I just was taking a walk and I said, God. Und bevor ich die Frage schon noch formuliert habe, bin ich spazieren gegangen you und will make gesagt, all things clear. Gott, du wirst alles offenbaren. Philippians 3:15. God. Gott. You said in Proverbs 2. Du hast in Sprüche 2 gesagt. Cry out for wisdom. Schreie nach Weisheit. I'm crying. Und ich rufe aus zu dir. You said in Proverbs 2:5. Und du hast in Sprüche 2:5 gesagt. That wisdom comes, Proverbs 2:6. That wisdom comes from the mouth of God. Sprüche 2:6. Weisheit kommt aus dem Mund Gottes. I'm listening. Und ich höre zu. Revelation says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Die Offenbarung sagt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Paul said to Timothy in 2 Timothy 2:7. Paulus sagte zu Timotheus im 2. Timotheus. Timothy, if you don't understand, Timotheus, wenn du etwas nicht verstehst, the Lord will give you understanding in all things. Der Herr wird dir Erkenntnis geben in allem. James said, if anyone lacks wisdom, Jakobus sagte, wenn es jemand an Weisheit mangelt, God will give wisdom generously. Gott wird großzügig Weisheit geben. Now, if you just give me one second, I can find. In einer Sekunde habe ich das gefunden. Something here. Oh, I had such a good time. You want to hear something else? This is what a question I had for God. Das ist, ich hatte so eine gute Zeit und das ist eine Frage, die ich Gott this gestellt was question, habe. I can't need my glasses. Here we go. This question number. I didn't write a number. Right, here's a question. God, what can I do? Das ist eine Frage. Gott, was kann ich tun? To more effectively press on. Damit ich effektiver nach vorne jagen kann. Toward the goal to win the prize for which you have called me. Hin auf den Kampfpreis, zu dem du mich berufen hast. And God just said to me. Und Gott hat zu mir gesagt. Be a purpose-driven person. Sei jemand, der für eine Vision lebt. You know what that means? Wisst ihr, was das heißt? Live your life balanced. Lebe ein ausgeglichenes Leben. I just got chills up my back when God just spoke to me. Und mir ist die Gänsehaut über den Rücken gerannt, wie Gott zu mir and gesprochen I just thought of worship. I said, okay, God. I started laughing. I said, okay. Und ich habe angefangen zu lachen und habe gesagt, worship. Okay, Gott, Anbetung. How do I personalize worship? Wie kann ich die Anbetung für mich ganz persönlich machen? I want to live my whole life worship. Ich möchte mein ganzes Leben in der Anbetung leben. At Rock Harbor, when you leave the church, in Rock Harbor, wenn du die Gemeinde verlässt, there's a sign that says worship begins here. Da ist ein Schild und da steht, die Anbetung beginnt hier. Amazing. We live a life of worship. Erstaunlich. Wir leben ein Leben der and God Anbetung. Said to me, you want to fulfill my purpose for you in terms of worship? Und Gott sagte zu mir, du möchtest meine Vision für dich in Bezug auf die Anbetung erfüllen? Be faithful to your worship journal. Sei treu gegenüber deinem Anbetungstagebuch. I'm into it. Und ich versenke mich da völlig drin. And I just went through all of them. I just went through, and I won't tell you what he told me about the other ones yet. But I had such a good time. Noch nicht, was die anderen Fragen waren, aber ich hatte so eine gute Zeit. I would Zeit. Encourage anyone. Und ich möchte euch alle ermutigen. Keep a journal. Dass ihr Tagebuch führt. Pastor Matt mentioned it to me a few months ago. Pastor Matt hat mir das vor ein paar Wochen. He said, I'm keeping a journal. It's changing my life. Er sagt, hatte gesagt, ich führe Tagebuch und das hat mein Leben verändert. And I had my own idea of what a journal was. Und ich hatte so meine eigenen Vorstellungen, wie ein Tagebuch aussehen sollte. First I thought it's like you just kind of write down what happened all day. Zuerst habe ich mir gedacht, du schreibst einfach nur nieder, was den ganzen Tag passiert ist. Like I have time to keep a diary. Als ob ich Zeit hätte, Tagebuch zu führen. I got 100 other things to do. Ich habe 100 andere Sachen zu tun. That was my concept of a journal. Das war meine Vorstellung von einem Tagebuch. But that's not what I'm doing, and that's not what Pastor Matt is doing. Aber das ist nicht, was ich tue, und auch nicht, was Pastor Matt macht. I heard a woman speak in Saddleback. Ich habe einer Sprecherin in Saddleback zugehört. Name is Becky. Tirabassi. Sie heißt Becky Tirabassi. She's from Rock Harbor. Und sie kommt aus Rock Harbor. And she preached this message that lit a fire under me that will never go out. Und sie hat eine Botschaft gepredigt, die ein Feuer in mir entzündet hat, das nie verlöschen wird. Like spirits. Wir haben die gleiche Gesinnung. I just thought, my big sister is speaking right to me. Und ich habe mir gedacht, da spricht meine große Schwester zu mir. Because this is the life. Denn das ist das Leben. I've always lived. Das habe ich immer gelebt. And the devil has tried to rob from me. Aber Satan hat versucht, mich zu berauben. But I'm going to press on. Aber ich werde vorwärts jagen. With all of my heart. Mit ganzem Herzen. And I'm going to live the life. Und ich werde das Leben leben. That I've always wanted to live to the fullest. Immer leben wollte in ganzer and Fülle. Absolutely one of the keys is the journal. Und ein Schlüssel dafür ist wirklich ein Tagebuch. Because I can go back over. Denn ich kann zurückschauen. What God said to me. Auf das, was Gott zu mir gesagt hat. This is not my own thoughts, just writing them down and like, okay, we'll just put God on it, you know. Das sind nicht meine eigenen Gedanken, die ich jetzt niederschreibe und dann schreibe ich oben drüber, Gott hat das gesagt. It could be. Es könnte so sein. With someone. Bei manchen. This woman, Becky Tirabassi. Diese Frau, Becky Tirabassi. Has begun an awakening in America. Hat in Amerika eine Erweckung begonnen. Go to her website. Und schaut euch ihre Website an. Becky Tirabassi. T-I-R-A-Bassi. Becky Tirabassi. And she has started an awakening called the Burning Heart. Und sie hat eine Erweckungsbewegung ins Leben gerufen und die heißt das brennende Herz. She has such a testimony of what Christ has done in her heart. So ein Zeugnis, was Gott in ihrem Herzen getan hat. A burning heart. Ein brennendes Herz. Here's her definition of revival. Das ist ihre Definition einer Erweckung. Revival is immediate obedience to the Holy Spirit. Erweckung bedeutet sofortiger Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. If I am living in immediate obedience to the Holy Spirit throughout the day. Wenn ich im sofortigen Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber den ganzen Tag lebe. I am living a life of revival. Dann lebe ich ein Leben der Erweckung. Now, when I walked into Saddleback Church. Ich bin in die Saddleback Gemeinde hineingegangen. I was being escorted by the head of hospitality. He saved some seats for Mary and I. Und der Leiter des Gästedienstes hat mich hineingeleitet und er hat Sitzplätze reserviert für uns. And a woman who didn't know me. Und eine Frau, die mich nicht gekannt came hat. Came right up to me and said to me. Die ist direkt zu mir hergekommen und hat zu mir gesagt. She said. Sie sagte, the Lord told me to tell you something. Der Herr hat mir gesagt, ich soll Ihnen etwas sagen. Greater is He that is in you than He that is in the world. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. And then after that, she said this. Und danach hat sie gesagt, the Holy Spirit told me to say that to you. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll das zu Ihnen sagen. And I had to be obedient. Und ich musste gehorsam sein. That's all I want to say. Das ist alles, was ich sagen and she möchte. Walked away. Und dann ging sie weg. And I was like, wow. Und ich war erstaunt. This is revival. Das ist Erweckung. The key to revival. Der Schlüssel zur Erweckung. Is confession of sin. Ist die Bekenntnis der Sünden. Because we cannot hear God if we are grieving the Holy Spirit. Denn wir können Gott nicht hören, wenn wir den Heiligen Geist betrüben. Confession of sin. Bekennen der Sünde. And quick. Und schnell. And bold. Und mit Mut. To recognize God. Like, Gott zu erkennen und anzuerkennen. If God is speaking to me. Wenn Gott mit mir spricht. If I have a journal of what God has said to me. Wenn ich Tagebuch darüber führe, was Gott zu mir gesprochen and hat. I take my, on my Sabbath day, und an meinem Sabbattag, when I'm supposed to be spending time with the Lord, wo ich doch Zeit mit dem Herrn verbringen soll, and I sit down, und wenn ich mich dann hinsetze, and I go back through my journal, und dann durchlese wieder mein Tagebuch, and begin to read the things that God said to me, Und dann wieder lese diese Dinge, die Gott zu mir gesagt hat. It produces a number of things. Das bringt einige Dinge zustande. It produces a hunger to read His word. Und das bringt mich dazu, dass ich ein Verlangen habe, sein Wort zu lesen. At night I read Genesis. Am Abend lese ich erstes Buch In the morning I read a psalm and Proverbs. In der Früh lese ich einen Psalm und die Sprüche. And in between there I just turn anywhere. Und dazwischen schlage ich die Bibel irgendwo auf. And God speaks from everywhere. Und Gott spricht von jedem Text zu mir. And when you talked and then you write, you ask Him a question. Und dann stelle ihm eine Frage. It was amazing. I was Saturday night. Am Samstagabend. I heard this most, maybe the most, one of the most beautiful songs I'd ever heard. Da habe ich wahrscheinlich eines der schönsten Lieder gehört, das ich je gehört habe. When I was in California. Als ich in Kalifornien war. It was written by Chris Tomlin. Und der Autor war Chris Tomlin. Tomlin. Yeah, and I was singing this song all over the place, trying to memorize the words. Und ich habe das Lied immer wieder gesungen und ich habe versucht, mir den Text einzuprägen. Indescribable. Unbeschreibbar. Uncontainable. Nicht zu fassen. You place the stars in the sky and you know them by name. Du hast die Sterne an den Himmel gehängt und du kennst you sie are beim Namen. Amazing God. Du bist der wunderbare Gott. All powerful. Allmächtig. Untamable. Unbezähmbar. What's the next words? Wie geht's weiter? Awestruck. Awestruck, I fall to my knees. Voll Ehrfurcht falle ich auf meine Knie. As I humbly proclaim. Wenn ich demütig verkünde. You are amazing God. Du bist ein wunderbarer Gott. And then it talked about how God sees the storehouse. Und dann geht's darum, wie Gott. He sees a storehouse of snow. Gott sieht ganze Lager voll Schnee. And all different beautiful words. Und ein wunderschöner Text. And it was late in the morning. Und es war spät am Morgen. And I said to the Lord, before I do anything. Und ich sagte zum Herrn, bevor ich irgendetwas tue, before I work on the worship for the morning, bevor ich jetzt an der Anbetung arbeite, before I gather my thoughts for the message, bevor ich meine Gedanken sammle für die Botschaft, I just want to spend a moment with you. Möchte ich einen Augenblick mit dir verbringen. I'm just going to open my Bible. I'm just going to open my Bible. Und ich werde meine Bibel aufschlagen. Speak to me. Sprich zu mir. And I opened to Jeremiah 10. Und ich habe Jeremias 10 aufgeschlagen. Began to read. Und habe angefangen zu lesen. And I started to weep. Und ich habe angefangen zu weinen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because the words from that song came from Jeremiah 10. Denn der Text dieses Liedes stammte aus Jeremia 10. I went into the bedroom. Und ich bin ins Schlafzimmer gegangen. And I said to Mary, I want to read something to you. Und ich habe zu Mary gesagt, ich möchte dir was vorlesen. I started to read. Und ich habe angefangen zu lesen. She knew right away, wow. Und sie hat sofort gewusst. Those are the words to the song. Wow, das ist der Text dieses Liedes. I said, God just spoke to me. Und ich habe gesagt, Gott hat gerade zu mir gesprochen. He just showed me this. Er hat mir das gerade gezeigt. I was weeping, she was weeping. Ich habe geweint und sie hat auch geweint. Why would I want to grieve a God who is so personal? Warum sollte ich einen Gott betrüben wollen, der so persönlich ist? Who wants to meet me every single day? Der mir jeden Tag begegnen will. And God gave me a number of thoughts for this. Und Gott hat mir einige Gedanken dazu geschenkt. Find them in here. There's so many things I wrote down. Und ich habe so vieles niedergeschrieben. He gave me a few thoughts I'd like to share with you about this. Und er gab mir einige Gedanken darüber, die ich euch gern weiter sagen will. I'm getting there. Ich find's schon. And how God feels about this. Was Gott darüber denkt und was er darüber fühlt. This is what the Lord said to me. Das hat der Herr zu mir gesagt. God speaks. Gott spricht. God said, I'll speak to you daily. Gott sagte, ich spreche jeden Tag zu dir. I said, okay, give me a verse. Ich sagte, okay, gib mir einen Vers. Matthew 6:11. Matthäus 6:11. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. Fine, I said that's a good verse. Das ist ein guter Vers. God, und ich habe Gott gefragt. I wanted him to speak scripture to me. Ich wollte, dass er in Schriftversen zu mir spricht. This gives me a greater hunger to be in the Word. Das gibt mir ein größeres Verlangen, mich mit dem Wort zu beschäftigen. He said he would speak clearly to me. Er sagte, er würde klar zu mir sprechen. That's Philippians 3:15. Das ist Philipper 3:15. He said he would speak to me as much as I would want to listen to. Er hat gesagt, er wird so viel zu mir, mit mir reden, wie ich zuhören will. James 1:5. In Jakobus 1:5. He gives wisdom generously. Er gibt seine Weisheit großzügig. He would even speak to me when I won't even know it's him. Er spricht sogar zu mir, wenn ich nicht einmal weiß, he dass would er speak es ist. Anonymously to me. Er spricht anonym. Like when he said to when Jesus said to Peter. Als Jesus zu Petrus sagte. Like, who am I? Wer bin ich? And he says, you are the Christ, the Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des einzigen Gottes. He said, Peter, my father showed you that. Und er hat gesagt, Petrus, das hat dir mein Vater gezeigt. God will even speak to us when we're not even expecting it. Gott wird zu uns sprechen, wenn wir es nicht einmal erwarten. And that he would speak faithfully. Und er wird getreu sprechen. Matthew 10:20. Matthäus 10, 20. Don't worry, in that hour, macht euch keine Sorgen, zu dieser Stunde words, werde ich dir die Worte in den Mund legen. Und es wird der Geist meines Vaters sein, der durch euch spricht. I believe with all my heart, ich glaube mit ganzem Herzen, that God is calling us, dass Gott uns beruft. To something far bigger than we could ever imagine. So etwas, das viel größer ist, als dass wir es uns je vorstellen könnten. It will never happen. Es wird nie geschehen. Unless we are living in revival. Außer wenn wir in der Erweckung leben. If there's unconfessed sin in my heart. Wenn es Sünde in meinem Herzen gibt, die ich nicht bekannt habe. No matter how much I say the word revival. Egal wie oft ich das Wort Erweckung there in den Mund no nehme, revival. Dann wird es keine Erweckung geben. You can read in Jeremiah 23. Du kannst Jeremia 23 lesen. You can read Ezekiel 34. Oder Ezekiel 34. All about what the prophets were saying. Alles, was die Propheten gesagt and haben. God said they're lying. Und Gott sagte, sie lügen. Because it begins with nothing between me and God. Denn es beginnt dann, wenn nichts zwischen mir und Gott steht. And this is where the cross, und deswegen ist das Kreuz. I heard a preacher say, ein Prediger hat einmal gesagt, say that the cross, das Kreuz, enables us to be happy in the holiness of God. Ermöglicht es uns, glücklich zu sein in der Heiligkeit Gottes. Imagine that. We find our happiness in his holiness. Wir finden unser Glück in seiner Heiligkeit. Wow. In any religion, people are terrified of the holiness of God. In jeder Religion haben die Menschen eine furchtbare Angst vor der Heiligkeit but Gottes. We find our greatest joy in his holiness. Aber wir finden unsere größte Freude in seiner Heiligkeit. Because it's in his holiness that he speaks to us. Denn es ist in seiner Heiligkeit, dass er zu uns spricht. Isaiah 6. Jesaja 6. Holy, holy, holy is the Lord. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Isaiah said. Sagte Jesaja. He saw the Lord high and lifted up. Er sah den Herrn hoch erhoben. And then he said, woe unto me, I am a man of unclean lips in the midst of a wicked generation. Und dann sagte er, wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen inmitten einer unreinen Generation. And the Lord told the angel to take one of the coals from the fire and go down to Isaiah and cleanse him. Und der Herr sagte einem Engel, er solle ein Stück glühende Kohle nehmen und zu Jesaja gehen und seine Lippen reinigen. Holiness, Heiligkeit, confession, bekennen, cleansing, Reinigung. And what happened next? Und was passierte dann? The Trinity was speaking. Die Dreieinigkeit sprach. And they said, who will go for us? Und sie sagten, wer wird für uns gehen? Who will go for us? Wer wird für uns gehen? And Isaiah is over here and he overhears them. Und Jesaja steht da drüben und er hört das. And now that he's cleansed, und jetzt, wo er rein ist, he has the confidence to say, hat er die Zuversicht, zu sagen, here am I. Hier bin ich. Send me. Sendet mich. And that's us. Und genauso sind wir. I believe with all my heart. Ich glaube mit ganzem Herzen. If another church doesn't want to take the lead, wenn eine andere Gemeinde nicht die Führung übernehmen will, that we can lead a revolution across this country. Dass wir eine Revolution im ganzen Land a revolution anführen of love, können. Eine Revolution der Liebe. A revolution of holiness. Eine Revolution der Heiligkeit. Of humility. Der Demut. Of meekness. Der Sanftmut. Of honesty. Der Ehrlichkeit. Of integrity. Der Integrität. Of character. Des Charakters. If someone else wants to do it, I would love to assist them. Wenn jemand anderer das machen will, dann würde ich ihm mit Freude dabei helfen. I'd love to be the 10th church in the line. Ich bin gern die 10. Gemeinde, die angestellt ist. But if nobody wants to believe that God will do it, aber wenn niemand glauben will, dass Gott es tun will, I believe that God can do it and will do it. Ich glaube, dass Gott es tun kann und dass er es auch tun wird. And I just believe it's our purpose. Und ich glaube, das ist unsere Vision, unsere Bestimmung. This doesn't mean we neglect anybody in our church. Das bedeutet nicht, dass wir irgendjemanden in unserer Gemeinde vernachlässigen wollen. Because that's what purpose-driven is all about. Denn darum geht's bei einer Vision. You always stay in balance. Du bleibst immer ausgewogen. But if we live to worship God, aber wenn wir leben, Gott anzubeten, and we fellowship with one another, und wenn wir Gemeinschaft haben miteinander, and we make disciples of Jesus Christ, und wenn wir Jünger Christi machen, people who can hear his voice, Menschen, die seine Stimme hören können, they're hearing the Lord, sie hören den Herrn. And we have ministry. Und wir haben Dienst. But we don't have mission. Aber wenn wir keine Mission haben, we are not fulfilling God's purpose. Dann erfüllen wir nicht die Bestimmung Gottes. We need them all. Wir brauchen sie alle. And we need them balanced. Und alle müssen ausgewogen and sein. We cannot neglect one of them. Und wir können keines davon vernachlässigen. Not one. Kein einziges. And I, you know what? I love to worship. Und ich liebe es anzubeten. I could be the song leader for this church for ich the rest könnte der of my Lobpreisleiter sein für diese Gemeinde mein ganzes Leben and lang. Do nothing else. Und sonst I'd nichts be happy. Tun. Und ich wäre vollkommen glücklich. Worship. Ich liebe die Anbetung. You could say, no, no, no, we send you somewhere and go do Bible studies. Und ihr könntet sagen, wir senden dich irgendwo hin und mach dort Bibelrunden. I do 5 nights a week. I love fellowship. Und wenn das 5 Abende wäre pro Woche, ich liebe die Gemeinschaft. I love small groups. I love them. Ich liebe die kleinen Gruppen. Ich to liebe be among a small group, mit einer kleinen Gruppe zusammen sein. I love discipleship. Ich liebe Jüngerschaft. I love walking with the Lord and learning and maturing. Ich liebe es, mit dem Herrn zu wandeln und zu lernen teaching und reif zu werden. Taught. Zu lehren und gelehrt zu werden. I was taking verses out of Proverbs and every which way. Ich habe Verse aus den Sprüchen genommen und my heart was überall. Beating and Mary was saying, can we go to the beach? Und mein Herz hat geschlagen und Mary gesagt, gehen wir an den Strand? I'm on chapter 14. Let me take a few more verses out of 15 and we can go. Ich bin gerade bei Kapitel 14. Ich lese noch ein paar Verse von Kapitel 15, dann können wir gehen. I could spend the rest of my life teaching in a Bible college. Ich könnte den Rest meines Lebens darauf verwenden, in der Bibelschule zu unterrichten. I could spend the rest of my life just doing ministry. Oder ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, einfach nur irgendeinen Dienst zu tun. I could give my whole life to just being the carpenter for this building. Ich könnte mein ganzes Leben dafür geben, einfach nur der Zimmermann in diesem Gebäude you don't believe zu sein. Me. Ihr glaubt mir I could do it. I'm telling you, I'd be so happy. Ich könnte es tun. Ich wäre so glücklich. And lastly. Und I could give my whole life to preach on the street. Ich könnte mein ganzes Leben dafür geben, auf der Straße zu predigen. We preached over 3,000 times down on the street together. Wir haben zusammen über 3,000 Mal auf der Straße gepredigt. And you asked George, you asked Brent. Und ihr könnt George fragen oder Brent. And we would come off. What did I say? Was habe ich nachher immer gesagt? I could leave everything and give my whole life to this. Ich könnte alles aufgeben und mein ganzes Leben dafür geben. But purpose-driven means that we do all of it. Aber Vision oder Bestimmung heißt, dass wir alles das tun. Neglecting none of it. Und dass wir keines davon vernachlässigen. Glenn Wagner from the Promise Keepers, he's not with them now. Wagner von den Promise Keepers, er ist jetzt formally, nicht mehr dabei. He was teaching us in Florida. Er hat uns in Florida gelehrt. He's one of the top Christian leaders in America. Er ist einer der top-christlichen Leiter in Amerika in Bezug auf die Erfahrung. And he said this. Und er sagte Folgendes. There are four movements of God right now on earth. Es gibt vier Bewegungen Gottes jetzt gerade auf der Erde. These movements are not within denominations. They are trans-denominational. They go anywhere they want to go. Und diese Bewegungen sind überkonfessionell und sie funktionieren überall, wo sie wollen. Sie gehen überall Baptist, hin. It doesn't matter who you are. These egal, movements have swept through all of Christianity. Egal, ob du Baptist bist oder Methodist, ist egal. Das hat sich in der ganzen Christenheit verbreitet. Number one, the small group movement. Erstens, die Kleingruppenbewegung. A move of the Holy Spirit across the world. Ein Wirken, eine Bewegung des Heiligen Geistes auf der ganzen Welt. Number two, a zweitens, worship movement. Die Anbetungsbewegung. Which I'm going to show you in about 1 minute on a video. In einer Minute circa werde ich euch das auf einem Video zeigen. You can bring the video, you can get it ready. And number three, drittens, seeker-sensitive movement. Eine Bewegung, bei der die sich einstellt auf die Bedürfnisse der Suchenden. That means we are sensitive to reaching people who are seeking Christ. Das heißt, wir sind einfühlsam für die Menschen, die Christus suchen. That and Bill Hybels is like the number one on top with that. Und da ist vor allem Bill Hybels aktiv. And number four, und viertens, is the purpose-driven movement. Die Bewegung, Leben mit einer Vision. Started with the Saddleback Church. Und das ist ausgegangen von der Saddleback-Gemeinde. Has swept the world. Und die haben sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt ausgebreitet. They say that Rick Warren is the number one most criticized man in the United States right now. Es heißt, dass Rick Warren der am meisten kritisierte Mensch in den ganzen Vereinigten Staaten behind ist. Behind George Bush. Nach George Bush. Number one. Erstens. Also, der am meisten kritisierte. When I was in Saddleback, als ich in Saddleback war, the last 2 minutes I was there, in den letzten 2 Minuten, wo ich dort war, I ran into Rick Warren. Bin ich ihm zufällig über den Weg gelaufen. God did it. It was just a little miracle from the Lord. Hat Gott bewirkt. Das war einfach ein kleines Wunder. And we talked for about 10 minutes. Und wir haben dann 10 Minuten circa gesprochen. And he prayed over me. Und hat für mich gebetet. And he said these words. Und sagte folgende Worte. Woe unto you, wehe dir, when all men speak well of you. Wenn alle Menschen gut über dich reden. And he prayed over us, and I wept. Und hatte für uns gebetet, und ich habe geweint. Listen to this. Hört zu. They are training 94,000 African pastors. Sie bilden 94,000 afrikanische Pastoren. And God said to me, und Gott sagte zu mir, I will give you 100 people who love you with all their heart. Ich werde dir 100 Menschen geben, die dich mit ganzem Herzen lieben. For every critic. Für jeden Kritiker. Can you drink the cup? Kannst du den Kelch trinken? I said, I can take the critics. You give me 100 people who love what we're doing. Ja, ich kann es mit den Kritikern aufnehmen. Gib mir 100 Menschen, die das lieben, was wir tun. That we can bless. Die wir segnen können. For every critic. Für jeden Kritiker. Do you think these Africans care what people in America are saying about him? Glaubt ihr, diese Afrikaner kümmert es, was die Menschen in Amerika sagen? It's amazing the ignorance. Die Ignoranz ist erstaunlich. For example, they were mentioning how they have a vision to go local. Sie haben erwähnt, dass sie eine Vision haben, lokal zu arbeiten. National. Auf dem, also im ganzen Staat. And global. Und auch global. And just because they use the word global. Und einfach nur, weil sie das Wort global verwendet haben. New Age. sind sie sofort als New Age abgestempelt worden. This is what you're dealing with. Damit hat man es zu tun. But you know what? God, the Holy Spirit is sweeping across the world. Aber der Heilige Geist fährt über die ganze Welt hin. And I want to press on. Und ich möchte vorwärts jagen. To win the prize. Um den Kampfpreis zu gewinnen. Fulfilling God's purpose for me. Gottes Bestimmung für mich zu erfüllen. Which means helping all of us fulfill God's purpose for us. Was bedeutet, dass ich uns allen helfen möchte, Gottes Bestimmung für uns zu erfüllen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight for who you are. Wir danken dir für wer du bist. Bless these words to our hearts. Und segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. And Father, we pray for the offering right now also. Vater, wir beten jetzt auch für die Spende. That we would give in a worthy way. Dass wir auf eine Art und Weise geben, always die würdig honoring ist. You. Und dass wir dich immer ehren. From the first. Von dem ersten. Not from the last, from the first. Zuerst und nicht zuletzt. We pray and thank you. Wir beten und wir danken in dir. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now, I'm going to show you something on the video. Ich werde euch etwas auf dem Video zeigen. I think this is from 2005. Ich glaube, das ist von 2005. This is in Texas. Und das ist in Texas. They were doing this all over America. Und sowas findet in ganz Amerika statt. This can happen in Austria. Und das kann auch in Österreich passieren. This, we can do this. Wir können das tun. This is such a godly movement, you can't believe. Das ist so ein gottgefälliges Bewegung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. That was absolutely not a concert. Das war absolut kein that Konzert. That was worship. Das war Anbetung. I heard some of the messages that they were preaching there. Und ich habe einige der Botschaften gehört, die gepredigt as powerful wurden. As you could imagine. Und die waren so kraftvoll, wie man sich everybody es nur vorstellen has Bible. Jeder hat eine Bibel dabei. Everybody was praying on their knees. Jeder hat auf seinen Knien gebetet. That is a missions conference. Das war eine Missionskonferenz. That is send all of those kids into all the world. Und sie wollen alle diese Kinder, diese Jugendlichen in die ganze Welt schicken. That was a call to missions. Das war ein Aufruf zur Mission. By the way, Rock Harbor sends 1,000 of their 5,000 kids every summer on the mission field. Übrigens, Rock Harbor schickt 1,000 von den 5,000 Jugendlichen, die sie haben, jeden Sommer aufs Missionsfeld. Das ist so these are not, all the worldly churches, look at the music. No, these churches are on fire. Das sind einfach keine weltfremden Gemeinden. Sondern diese Gemeinden, die brennen wirklich. They are milking God for everything he is. Und die erwarten alles von Gott und bekommen alles von Gott, was er ist. This is the flu I caught, you know. Und das ist der Virus, den ich eingefangen habe. I got infected by it. Das hat mich infiziert. And I just believe God from this city all the way. Where's Heinberg? Ich glaube Gott. That way, right? Von dieser Stadt bis hin nach Heinburg. Yeah, we'll see this. Und wir werden das erleben. In the future. In der Zukunft. So. Pastor Matt, möchtest du etwas über die Jugendlichen sagen? I went out to see him and what Vera, him and Vera were doing. Ich bin zu ihm und Vera, hab sie besucht. And then Eric got up and he said, we're just gonna, if anybody wants to pray, Und Eric ist aufgestanden und hat gesagt, wenn jemand beten möchte. While we were singing or something, I thought, I know he's going to pray, I'll just pray, Gesungen haben und ich habe mir gedacht, keiner betet, dann ich werde einfach beten. I mean, I don't think anyone's going to pray, so I'll just pray, And then I was so shocked because und dann war ich so schockiert. The barrage of prayer that came after that was, I was in da tears. Da ist so eine Flut an Gebeten gekommen and the quality, I just thought, we have unbelievably godly kids. Und ich habe mir gedacht, wir haben so wunderbare, gottesfürchtige Kinder. Thanks for all the work.